Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór, jak szamlar, bonsoir. Guten Abend bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt wie immer Martin Auer. Diese Sendung heißt Deutsch für Außerirdische und die Musik kommt diesmal ausschließlich von dem Meister des Mischpults Ergophismis aus London. Ergophismis, Writer, Composer, Collagist, Radio Producer, Thrower of Naughty Shapes. Ich wollte immer schon wissen, wie eigentlich die deutsche Sprache klingt, wenn man sie nicht versteht. Französisch zum Beispiel klingt für mich so. Le rouge de la pelange, c'est la présenture du Perol. Also wer Französisch kann, weiß, das heißt jetzt nichts. Es klingt nur so. Oder Italienisch. Ah, i cogni della porchezza sono d'Arezzo, i mangiano pronto. Oder Tschechisch. Koláč na Milotvani, Březinček, Lubičku, Völk. Oder da im Westen von Österreich leben ja Menschen, die auch behaupten, Deutsch zu sprechen. Mürti, Zütterli hat mir es Bünzli geschrachnet. Aber wie klingt das, wenn die anderen das mit uns machen? Es ist fast nicht möglich, das festzustellen, denn die eigene Sprache versteht man ja. Und darum hört man nicht, wie sie klingt. Auf einem Umweg ist es mir dann doch gelungen. In meinem Hausbriefkasten habe ich eines Tages so ein Couponheft gefunden mit allerhand Angeboten für Goldmünzen oder Sammler-Fingerhut-Editionen in limitierter Auflage und so Zeug. Unter anderem wurde da auch ein sogenannter Funkscanner beworben, mit dem man den Polizeifunk oder Nachbars Schnurlostelefon abhören können sollte. Es ist auch dabei gestanden, dass man so ein Gerät zwar besitzen darf, aber nicht in Betrieb nehmen. Ich war neugierig und habe mir so ein Ding kommen lassen und nur weil ich testen wollte, ob es auch funktionstüchtig war, habe ich es eingeschaltet. Mit diesem Gerät also ist es mir gelungen, den Funkverkehr zwischen die Erde umkreisenden UFOs und ihrem Heimatplaneten abzuhören. Es ist nämlich so, die Außerirdischen sind unter uns. Sie bewegen sich unerkannt unter uns und studieren unsere Kultur. Und zwar tun sie das verkleidet in Gestalt von Billersackeln, also von Plastik-Einkaufstüten, damit man nicht auch außerhalb von Österreich versteht. Jetzt so ein Billersackel, so eine Einkaufstüte, die kann ja kein Aufnahmegerät mit sich führen. Einkaufstüten sind ja sehr dünn. Also können sie nichts aufnehmen, sondern sie müssen alles das, was sie hören und sehen, akustisch, phonetisch an ihre Heimatstation übermitteln. Und so konnte ich also Gedächtnisprotokolle von belauschten Alltagsgesprächen, aber auch von Hörfunk- und Fernsehsendungen und sogar von literarischen Hervorbringungen unterschiedlicher Genres auffangen. Kenner der UFO-Materie werden nicht überrascht sein zu erfahren, dass die Botschaften der Außerirdischen sich zwar abhören lassen, aber nicht mit technischen Mitteln festhalten lassen. Das ist genauso wie mit den Fotos. Alle, die UFOs sehen, versuchen immer, die zu fotografieren und nachher ist der Film schwarz. So ist es mir auch gegangen. Also war ich gezwungen, nun meinerseits das, was ich gehört habe, aus dem Gedächtnis akustisch, phonetisch wiederzugeben. Was Sie in dieser Ausgabe hören werden, sind also nicht die wirklichen Außerirdischen, sondern das bin ich. Aber es geht mir auch jetzt gar nicht darum, die Existenz von Außerirdischen nachzuweisen, sondern nur darum, dass man bedenken möge, für die anderen sind wir die Außerirdischen. Schwachsichten. Nachtpflichten. In 5 Sekunden ist es 3:15 Uhr. 3:15 Uhr. Die Lachnichten. Flom. Der Prasowitz der IFAA ermöhrte vor dem Exekutorialausbruch der MPNF in Flom, dass das EPR-Ankommerat zur Benährung der Welt über Kompans zur Zeit den Erpötnissen des Kanzioralrates der OPRZ nicht benösse. Der Prasowit beklappte weiters die Imponderanz des Kanzioralrats und poderte seine Entschwässung. Malumpi. Tausende Verlaken wurden bei einem Ausspruch des Prolams Fuki auf Peter Bawa vertossen. Es wird benückt, dass noch weitere 1000 in den Schwassen des Kolmsolzen und einem gräbigen Oppes hingemossen sind. Entzweite Fraktionen. Der OM-Sicherheitsdraht erklärte den 3. Weltsieg für eröffnet. Schnupping. Würdenkleister Bram Zottinger begrüßte den 100. Knurrquast von Schnupping. Er erklärte sich in diesem Zusammenklang für die Eingliederheit Schnuppings in die Aufstrebung des Fremdenverzehrs. Das Wetter heiter bis lockig. Hörmadel triumphiert. Reporter bei dieser historischen Auseinandersetzung war der legendäre Karli Častek. Joe van der Slank, die Wolle übers schiefe Gunzibel. Siebel nudelt, nudelt am Beamsalor vorbei. Jetzt schuft er zu Hörmadel, Hörmadel stempert, da ludert schon Remzackinger. Hörmadel peffert, aber im letzten Moment zuckert er die Wolle ins Beams. Auslufe. Beamsalor zöber zu Wollmast. Wollmast benstert, wieder Beamsalor. Beamsalor zupft einen weiten Vorbomser. Joe van der versucht zu wudern, aber da ist schon Remzackinger und peffert die Wolle ins untere Zwo-Meidl. Doch da ist jetzt Bovisa, wie ein Brutzelt schon da ins Leif und der Wiener im letzten Moment die Wolle, bevor sie im Gulsch vergossert. Bovisa zu Siebel, Siebel zu Bovisa. Bovisa zu Siebel, Siebel bremst ab und jetzt eine Läsche, Siebel hat eine Läsche, aber leider zu spät, da ist schon wieder Schofandl und labert in die hintere Vorlecke. Noch 15 Belossen zu bremsen. Und da, jetzt lufen die Roten ins Prim, ein letzter Aufzämper, Hörmadl vogelt sich die Wolle und... Schwudel! Schwudel! Ivernarisch in letzter Sekunde ein Schwudel, wo niemand mehr damit gerechnet hat. Und damit ist Hörmadel bayerischer Kultusminister und ich gebe zurück ins Studio. Flumperl. Ein humoriges Mundartgedicht von Franz Xaver Prutz. Was hat heut mein Riesel für einen schütternen Gesummer? So tschugert's der Seppi, ganz triebarm und nummer. Sie wuselt und schnubert, sie's nicht zum Dermollen. Ich muss wohl mein Riesel ein Vierzele prollen. Und Resi, die mankert und lubert und schwäumt. Der Tschinkel, der hat mir mein Pflumperl eingefäumt. Der Tschinkel? Der Sepp ist wohl deiner Tschumperl. Ja, was kann denn der Tschinkel von dir mit deinem Pflumperl? Ja, Resel, mein Schwamperl, tu nicht so tschirn. Wirst der Tschöterne pfusen und der Zodern schamblieren. Ein pfaltener Zockel ist auch nicht verzschumt. Und oft wird halt das Pflumperle gleich wieder gesummt. Jetzt schmiert halt der Seppi ein Flusch auf die Gwort. Und schuft übers Gwordel, das nur so blort. Und der Blierwarm, der allweil sonst knudert und pfliehend, der hat sie mit Schleizen die Pfirsen eingefirmt. Ach so ein Verzusch hat die Welt noch nicht geschimpert, wie der Seppi, der Riesi, das Plumperle fimpert. Aber die Riesi, die zuckelt nur schwamsig. Du Bluter, das ist doch kein Plumperl, das ist doch meine Mutter. Das Kasbämmel auf der Hosachsenalm. Eine Alpensage. Für den Schulgebrauch bearbeitet von Dr. Franz Knie. Einst oserte auf der Hosachsenalm ein Kasbämmel. Eines Abends, als das Kasbämmel seine abgelüttenen Schweibadel vermümmerte, römmelte es draußen vor dem Sambudel. Das Kasbämmel ging nachzudern, was da draußen so römmelte. Da stand ein uralter Zoobandl am Pfosterz und tschumperte. »Na, was tschumperst du an meinem Pfosterz?« rüselte sich das Kasbämmel. »Kannst deine tschockenen Feibommer nicht anderswo pfüsern?« »Lück mir ein Schweibadl, Kasbämmel«, pfoserte der Zoobandl. »Ich will dir auch ein nöttiges Zehrlappel dafür täschen.« »Lück für mich selben nicht genug Schweibadl«, ümmelte das Kasbämmel und schlampfte wieder hinter die Sambudel. »So sollst verzult sein auf ewige Zeiten«, pommerte der Zoobandl drämmig und omperte dreimal mit seinen worzigen Klommzugeln. Und seither ist auf der Hosachsenalm ein verzultes Kasbämmel zu sehen. Geh hin und schau nach. In die Zwange genübert. Aus dem gleichnamigen Roman von Mickey S. Chase, der durch die Verfilmung mit Humphrey Bogart weltbekannt wurde. Endlich hatte ich Zwetschinger an der Furbel. Er war nicht gerade sehr zwirch. Und als ich ihm zwei Kransammeln zwischen die Söden läpperte, war er es noch weniger. »Wo sind die Fantossel?« zappte ich lämmig. »Die kannst du dir abzinken, schwänziger Hutbondel«, schwoberte er müßig. »Die haben wir mit zwei Tram Zober in die Zwange genübert.« »In die Zwange genübert, so, so«, tröste ich. Ich nöderte ihm meinen linken Telto in die Kantine und zippte ihm mit einer satten Fonte eins auf die Lumme. »Na, immer noch nösig?« Zwetschinger foberte. Ich nöbelte ihm ein wenig den Tampus. »Spülle schnell raus, wo die Fantossel sind, oder ich nepper dir eins auf deine zossligen Kleber, dass dir die Schnobengel zur Zwille rausbullern.« »Die Fantossel!« Zwetschinger schnüberte. Plötzlich bieste er trönig und schlompte mit einem bölligen Fomp zusammen. Ich hatte ihn wohl zu kram angenuppt. Ich floppte die Possel und verknüberte mich. Die Fantossel würden eben ohne mich fertig werden müssen. Weit von der Heimat. Ein Shanty. Unsere Frick zöderte tosslich zwischen Iponahua und Tahini. Seit Ampaloa hatten wir keine Schalpusten mehr gehabt und in den Pönten schwabberte nur müffiger Jolpüter. Der Halbmaat war ständig züsig und unsere kanuanischen Joppas prünsterten schmaddig unter ihren Kataus. Am vierten Tag, vier Glasen und der Pott, hörten wir plötzlich den Pötcher vom Kragbaum glütern. »Schmulquaddel voraus! Schmulquaddel voraus!« alle Mann an die Quarm passen, pöterte der Käpt'n. Pilz die Schierbockel! Plämmen! Plämmen! Ramsuder nach Lee! Zurpaten Südern! Hart Ankerpart luffen! Die Joppas pülsterten und einer wurde vom Großprängel in den Schmand gepintert, aber da war nun mal nichts zu machen. War ja nur ein Jopper. Unsere Frick krägte und sparte, dass sich die Spellen klürten. Dann führte sie über und bieste die Panten. Aber da passelte unser ewig süßiger Halbmart auf die Zurpade. Die Frick führte über nach Lee und bieste hinein, mitten hinein in die Schmulquaddel. Und wenn es nicht wahr ist, will ich Hans Albers heißen. Thank you. Zwang und Pirnus. Monolog des Brandzo aus Der Zwolch des Lampeten von Johann Nepomuk Geißler. Oh, welches Wirsel, welcher Stoff. Der Gramzemper hält mich am Nopf gezweckt, die grelle Zirphuse grüft meine Quame. Pin dich gern aufzist, pin dich gern niederzist, wohl nie mehr wird ich dein Zwollen Armlust genten. Ach, södiger Schram, pößt mir dein Schwarm voll Lospen ins Prahl, koderst mich mit schwämmiger Pfeite, pämmere nur, questiger Loppe, ich pomse dein. Wer aber wird mein Bram voll Söderlein fänken? Salmt mir auch hier ein pödiger Zeim? Ach, einmal nur, lass mich noch ihre zilligen Pemslein bezosen. O Zwang und Pirnus, quossliche Ohmschaft, mein Unksal ist pissliche Mählung. O dürft ich schnullen in farmiger Munst, doch mein Fehrsal ist treulichter Zest. So zodere, Plamburg, schaube dein Pfund. Ich will nicht mehr penken, und wenn auch der Schmolz an mich krünst, entschlossen ab. Come on. Es gilt, ein Werk zu entdecken. Von Dr. Heidelinde Kresp-Sölzner. Nach Jahren des Schweigens legt Nikephor Habermandl im Verlag Schwürnabel sein zweites Buch vor. Habermandls exopoetische Labristik glänzt in ihrer Weltigkeit ans geradezu Bernhardeske, um nicht zu sagen trocken entfesselte. Nicht nur äußerliche Verinnerlichung bringt seine schimmernde Prosetik zum Leuchten, sondern es führen auch innere Veräußerungen zurück zum Ursprung jeder Verdinglichung, zur absoluten Betroffenheit des Betreffenden selbst, aber auch zum Betroffenmachen des Gegenmenschen in seiner Umwelt. Und das alles ist so schmal hingestellt, so einlinig geworfen, so zwischenwirtig in den Färbungen, als ob es nicht gedachtes Gut, sondern gewordene Welt in vollkommen nicht bedingter Seinshaftigkeit wäre. Trug gewordene Wahrheit tritt hier dem wahrhaftig gewordenen Trug in gewollter Schwerelosigkeit gegenüber, nicht benennend, sondern aussagend. Das Trennende verhindert hier die Einheit nicht, sondern verhilft durch die Schmerzhaftigkeit des Schnitts zur Bewusstwerdung der Gesamtheit. So ist Habermandls Buch ein Werk, das seinen Leser nicht sucht, sondern überfällt, nicht fesselt, sondern trifft. Und das mit aller Konsequenz. Lesen Sie es. Es heißt »Der Dackel in der Großstadt. Richtige Fütterung und Pflege unseres kleinen Lieblings«. Young Matthew was born in his underwear, and rather he liked it to be. His box, it was strewn with delicious hors d'oeuvres. What did it do to his teeth, goodness sake? Wrapped in a root canal company cake. And when he's happy on Mondays, he usually sings. Thank you. Hans, Franz und Wudelmutz. Aus Die schönsten Märchen des Niedergaus. Ausgewählt von Annegret Estenberg-Wollpfeifinger. Es war einmal ein Bullchimper, der hatte drei Schwäpse. Hans, Franz und Wudelmutz. Hans war futzig, Franz war tutzig und Wudelmutz schlampenste hinterm Pudelzock. Eines Tages umpte der Bullchimper zu seinen drei Schwäpsen. »Ich hab nun bald ausgechimpert. Geht hinaus in die Flente und plintert mir jeder ein Mulchastel. Wer mir das södigste Mulchastel plintert, der soll nach mir das Bullchimpern.« »Wer will schon dein löppiges Bullchimpern?« öffte Hans futzig. »Dann schon lieber ein schöppiges Knullprimpern«, schnöffte Franz tutzig. »Will eben ich dir eins plintern«, söderte Wudelmutz und ging in die Flente nach einem Mulchastel. Als aber Wudelmutz in der Flente war, üsselte Hans zu Franz. »Klar«. Und Franz üsselte zu Hans. »Schor.« Da schramten sie über den Bullchimper und plockten ihn. Dann schlompten sie seine Kramotten und verzuschten. Als Wudelmutz zurückkehrte, ein Mulchastel am Pempel, war da kein Bullchimper, kein Hans und kein Franz. »Tschurkel«, öffte Wudelmutz, »so will ich dich eben selber frudeln.« Und er frudelte das Mulchastel und war's zufrieden. Thank you.

Das war Nachttaxi. Mit Texten von Martin Auer und Musik von Ergo Fismis. Deutsch für Außerirdische gibt es auch als Hörbuch, erhältlich auf audible.de oder iTunes. Das Hörbuch enthält noch weitere Hörbeispiele, aber leider nicht die Musik von Ergo Fismis. In der nächsten Folge geht es um ganz etwas anderes, nämlich um den Februaraufstand von 1934 in Wien. Also dann, gute Nacht, dobranoc, i geceler, bonsoiree.